Kundgabe 3623. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.12.1945. Wer mich vor der Welt bekennt. Wer sich zu mir bekennet vor der Welt, den will auch ich vor meinem Vater bekennen. Und also werdet ihr gezwungen werden, von der Welt, von den Menschen, die weltlich gesinnt sind, euch zu bekennen für mich oder mich zu verleugnen. Und dann müsstet ihr standhalten. Ihr müsstet wissen, dass ich gleichfalls dieses Bekenntnis fordere und für mich oder die Welt euch entscheiden. Denn ihr könnet nicht in das Reich des Vaters eingehen, so ihr euch nicht auf Erden als ihm angehörig bekannt habt. Dieser Entscheid wird von euch gefordert, auf dass mein Wirken an den meinen offensichtlich werde. Es ist die letzte Möglichkeit für die noch Unentschiedenen, die schwachen Willens sind, sich euch anzuschließen, so sie erkennen, welche Kraft im Glauben liegt an mich und meinen Namen. Ferner soll der kleine Kreis derer, die für mich einstehen, abgesondert sein von denen, die mich verleugnen. Und dies kann nur durch offenes Bekennen vor der Welt geschehen, dass sich verbinden, die mir treu verbleiben wollen und erkennbar sind, die gegen mich stehen im letzten Kampf auf dieser Erde. Denn die kleine Schar der Gläubigen muss sich gegenseitig Trost und Kraft zusprechen. Sie muss sich an dem Gnadenquell laben, den meine Liebe ihnen erschlossen hat für diese schwere Zeit. Und sie muss bewusst das Ende erwarten, mein Kommen und das letzte Gericht. Wer offen sich vor der Welt bekennet, der trägt das Zeichen des Kreuzes vor sich her. Und unter diesem Zeichen wird er auch siegen, wenngleich das Lager des Gegners ihm weit überlegen scheint. Und der himmlische Vater bereitet ihm Wohnung in seinem Reich. Ich führe ihn selbst ein am Tage des Gerichtes. Ich bekenne ihn vor meinem Vater, wie er mich bekannt hat, vor der Welt. Amen.